Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti pi so bhagava arahaṃ samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purissa dhamma sarati sattha deva manussanaṃ buddho bhagava Svākhāto bhagavatā dhammo sandīkṣiko akāliko ehipāssiko oppanayiko paccattaṃ vedita bho viññohi ti supatipanno bhagavato vakkasaṅgho ujupatipanno bhagavato Savakasango Nyayapatipanno Bhagavato Savakasango Samichipatipanno Bhagavato Savakasango Yadindam Chattari Purisayugani Attapurisapungala Ese Bhagavato Savakasango Ahuneyo, Pahuneyo, Dakshineyo, Anjali Karaneyo, Anuttaram Punyakhetam Lokasati, Evang Buddhang Sarantanang Dhammang Sangang Chabikavo, Bhayam Va Chambitattam Va Lomahamso, Nahe satiti. So, heute und morgen erzählen wir weniger Geschichten und wir erklären etwas deutlicher dieser Prozess von Meditation, wie es erklärt wird, in der nördlichen Tradition. Für unsere Referenz über die Tatsachen, die wir wissen sollten über Meditation in Theravada natürlich. Das wichtigste Werk ist der Visuddhimagga in der nördlichen Tradition, in dem ich ein bisschen Erfahrung habe in Unterrichten, ist natürlich die Yogacara Bhumishastra von Asanga, die in Tibet, auch in China, die meisten Studenten, die tief in die Lehre von Buddha eindringen möchten, studieren. Und wie vielleicht diejenigen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, wissen, diese Tradition von Asanga ist die Tradition von Maitreya, nach der chinesischen Tradition, diese ist, was Maitreya dem Asanga übergegeben hat. Nach der tibetanischen Tradition ist das ein Werk von Asanga. Auf jeden Fall diese Buch fasst zusammen, so wie Visuddhimagga, die ganze Tradition von Yoga, wie es verstanden wird in nördlichem Buddhismus, aber auch mit gewisser Betonung über die Philosophie von Alaya Vijnana. Deswegen, wie ich erwähnt habe, Verständnis von Meditation und von dem ganzen Prozess von Meditation wird besonders auf Grundlage von in Geiste machen erklärt. In Geiste machen heißt Manasikara. Indem alles, was wir erleben, wir können nur erleben durch Geist, auch in diesem Sinne, der ganze Prozess von Meditation ist nichts anderes als im Geiste machen. Im Geiste machen mit Konzentration und Weisheit. Im Geiste machen dann im letzten Ende führt zu nichts anderem als zu Transformation von Bewusstsein in Weisheit, was Ziel von Meditation ist. Und in Auffassung von dieser Schule, diese ist basiert auf, natürlich auf Pragya-Paramita-Philosophie und es ist unsere Hauptquelle für Mahayana. Diese Verwirklichung in Meditation ist nichts anderes als die Verwirklichung von der wahren Natur der Dinge. Und in dieser Schule natürlich die wahre Natur der Dinge ist die wahre Natur des Geistes, weil Geist ist alles, was wir erfahren können. Deswegen diese Betonung von in Geiste machen. Also die Verwirklichung ist, wir werden dann darüber noch im Rahmen von Weisheit sprechen, die Verwirklichung ist nichts anderes als Verwirklichung von der wahren Natur des Geistes, was nach der Philosophie von dieser Schule, nach Yogacara, die einzige Realität ist. Und wir haben gestern versucht, die verschiedenen Aspekte zusammenfassen. Das können wir dann, damit es nicht zu Verwirrung kommt. Wir werden erst jetzt die einzelnen Aspekte, die für uns von Interesse sind, ich werde nicht jetzt lehren. Die Studenten müssen meistens auswendig lernen, die 40 Manasikaras, die dann werden ausführlich erklärt. Ich nehme nur das Wesentliche, was für unser Verständnis von Wichtigkeit ist. Und gestern haben wir gesprochen von, wir besonders betonen Samatha, also Samadhi-Training in dieser Schule. Natürlich auch in Mahayana, Samadhi-Training und Weisheit lassen sich nicht trennen. Es wird zusammengefasst, weil im letzten Ende in Theravada kommt es zu derselben, dass man soll Vipassana in Samadhi üben. Aber die Trennung zwischen Samadhi und Vipassana ist viel mehr betont in der Theravada-Tradition als in der nördlichen Tradition. Deswegen haben wir gestern schon erwähnt, dass dieser Prozess von Samatha sowie Vipassana lässt sich durch Gleiche im Geiste machen, erklären, lässt sich erklären, lässt sich mit den gleichen Manasikaras, mit gleichen im Geiste machen, erklären. Vielleicht gibt es noch eine andere Übersetzung für Manasikara. Also ich habe da immer Geiste machen, diese Verwirrung, auch Sebastian hat Verwirrung, weil er studiert Maharishi Ramana und er mag nicht dieses Wort im Geiste machen. Aber im Geiste machen ist gar nicht schlecht. In Chinesisch oder im Geiste machen, besser als im Geiste machen, ist das, was im Geiste macht. Aber das klingt ein bisschen komisch, oder? Manasikara ist genau diese Kraft, das im Geiste, das die Dinge im Geiste macht. Indem sie die Dinge im Geiste macht, die geistlichen Faktoren sind nichts anderes als die Kräfte, die Samskaras, die Inhalt von Bewusstsein bestimmen. Bewusstsein selbst ist nur Spiegelung. Also es geht um die Kraft, die dahinter steht. Natürlich Kraft. Dann wir können am besten wörtlich übersetzt ist das Ding oder die Kraft, die im Geiste macht. Die Dinge im Geiste macht. Warum nicht? Wenn man nicht. Aber Phänomen, das die Welt im Geiste macht, okay? Oder die Kraft, dass die Welt, das macht etwas im Geist. Wenn es diese Kraft nicht da ist, dann wir wissen nicht, dass wir Spitze von Nase haben. Also, ich erkläre nur ein kleines Teil, was für uns wichtig ist, und das sind die sieben in Geiste machen, die sind gleich für Samatha und für Vipassana, und neun Chitta Stiti, neun Chitta Stiti, wie kann man am besten übersetzen? Shinju, zemo fani. Shinju, ju suote ju. Die Bleiben des Geistes, kann man sagen? Bleiben. Bleiben. Neun Bleiben des Geistes in Samatha. Oder? Wie kann man übersetzen? Neun Wohnstätten. Na prima. Titi eigentlich in Pali, Stiti in Sanskrit, heißt nichts anderes als stehen. Die, wo der, wenn Geist Samatha übt, er steht in diesen neun Orten. Na prima. Neun Orten, wenn Sie Samatha meistern möchten, müssen Sie lernen, in diese neun Orten zu stehen. Und indem man in den neuen lernt, in den neuen Orten zu stehen, Shamatha-Orten zu stehen, gut? Nicht so gut. Ich bin ja nicht zufrieden. Was machen wir? Verweilungsstätten, na prima. Neun Verweilungsstätten, neun bleiben geht nicht. Neun bleiben ist okay. Neun bleiben des Geistes in Shamatha. In diese neun Bleiben des Geistes, was ein Prozess ist, das in Samadhi endet, werden, was wir gestern nicht gesagt haben, werden sechs Doshas von Samadhi, sechs Dosha kann man als wörtlich bedeutet Fehler oder man kann das als Hindernissen, sechs Hindernissen von Samadhis werden beseitigt in diesen neun Bleiben von Shamatha. Und die werden wie beseitigt? Die werden beseitigt durch, was wir gestern angefangen zu sprechen, durch sechs Kräfte. Diese sechs Kräfte ist eine Entwicklung. Graduelle Entwicklung. Diese haben Folge, aber indem man sie regelmäßig übt, werden alle dann große Kraft haben können. Und diese sechs Kräfte sind verbunden mit acht Prahana Manasikaras. Prahana Manasikaras, Prahana Samskaras. Prahana Samskaras kann man am besten übersetzen als die Samskaras, die Kräfte, die Prahana heißt, die verlassen diese Hindernisse, die beseitigen diese Hindernisse. Ist das okay? Ja. Dann haben wir das Bild. Wir haben die Farben, jetzt müssen wir sie gut schmieren, damit sie auf unsere Tablette, damit sie Palette. Palette. Dann, wenn Sie diese Palette gut gezeichnet haben, werden Sie Klarheit bekommen über Shamatha-Prozess. Dann haben Sie ein schönes Bild gemacht. Kannst du dort so eine Vorlage machen? Kannst du so eine Vorlage machen, so ein Bild machen? Ja, vielleicht ganz hilfreich. Versuchen wir später. Dann brauchen wir ein bisschen die klares Wetter, die Alpen sehen, dann alles kommt. Noch ein bisschen Schnee dazu. Gar nicht schlecht. Also wir lernen diese ein nach dem anderen und dann geben wir die zusammen. Diejenigen in Tibet, die tibetanischen Universitäten, chinesischen Universitäten, alle lernen diese, die sich ernst mit Meditation beschäftigen möchten. Ich wiederhole, in Meditation, in China, auch in Tibet, gibt es graduelle Weg und es gibt der Tuntje, wie sagt man? Plötzliche Beide ergänzen sich, wir werden darüber noch sprechen, über im Rahmen von Panya Parami, im Rahmen von Weisheit Parami. Man soll sie nicht als Gegensätze sehen, sondern man soll sie als zwei komplementäre Wege sehen. Der graduelle Weg ist kein Widerspruch zu den spontanen Weg. In Theravada wird auch spontaner Weg natürlich anerkannt. Der spontane Weg geschieht nur, indem man graduellen Weg geht. Ohne das spontan und graduell ergänzen sich. Das ist ideal, dass man versteht auch Wirkung und auch Ursache und Ursache und auch Wirkung, wenn man nicht Ursache versteht, die nur an Wirkung zu meditieren, wird kaum zu Erfolg bringen können. Wenn man nur Ursache versteht und nicht die Wirkung, wird auch nicht sehr klar. Also wir erklären heute dann erst diese Sachen und dann erklären wir am letzten die sieben Manasikaras, die gleich sind für Training in Samadhi und in Weisheit. Also erst fangen wir an mit den Negativen. Das haben mit den sechs Hindernissen oder Doshas oder Fehlern, die zu beseitigen sind durch Prozess von Shamatha. Hier wird besonders Shamatha betont. Erste Fehler, wir haben schon gestern erwähnt, und das ist Grundlagefehler. Wenn man nicht diese Fehler beseitigt hat, kommt man nie weiter. Und dieser Fehler ist, gestern haben wir erwähnt, Kausidyam, Faulheit. Morgen, nur nicht heute, sagen alle faule Leute. Wenn man nicht Faulheit beseitigt hat, wird man nicht in Zustand von Shamatha kommen können. Oder wird man nicht Zustand von Shamatha entwickeln können. Deswegen, das ist erste Hindernis oder erste Fehler, das man beseitigen muss. Und die Kräfte oder Samskaras, die diese Fehler beseitigen, haben wir schon gestern erklärt. Jetzt können wir wiederholen. Erste ist Sada oder Shraddha auf Sanskrit. Was heißt? Vertrauen. Und wir haben schon gestern darüber gesprochen, dass Vertrauen hat zwei Bedeutungen. Es hat Bedeutung von Überzeugung oder von und es hat Bedeutung von Klarheit. Prasada. Ohne Klarheit, Funktion von Überzeugung oder von Glaube, Vertrauen wird nicht effektiv sein können. Es muss immer mit Vertrauen, es muss da eine Klarheit sein. Und diese Klarheit kommt natürlich aus religiöse Glauben. Wir sind religiöse Menschen, indem wir diese Klarheit haben. Diese, was in Abhidharma Kosha zum Beispiel wird Shraddha oder Vertrauen als Hingabe, religiöse Hingabe erklärt. So lernen die Studenten in China oder Tibet. Hingabe ist immer dann mit Klarheit verbunden. Wenn Sada da ist, was kommt dann? Gestern haben wir gesagt, nächste ist Chanda. Chanda heißt, Wille zu machen. Katu Kamyata in Visuddhimagga wird es erklärt aus Katu Kamyata, diese Wille zu machen etwas, indem ich habe Überzeugung und mein Geist ist klar, ich habe Wille, ich habe Notwendigkeit, etwas zu tun. Wenn diese Notwendigkeit nicht da ist, dann heißt es, dass meine Überzeugung oder meine Vertrauen ist nicht genug. Nur wenn dieser Wille zu machen da ist, dann die Sada wird zu dem erwünschten Ziel führen können. Dann, damit man Faulheit beseitigt, muss man diese, wir haben gestern schon erklärt, es gibt zwei Sorten von Chanda, von Wille oder von Wille zu tun, Kama Chanda und Dhamma Chanda. Man macht entweder im Sinne von Genossen, von Genießen von den Sinnen oder man macht in religiösen Sinne. Man macht in Suche nach Wahrheit, in Wille zu Wahrheit, diese Überzeugung führt zu Wille, zu Wahrheit. Wie könnte man da auch sagen, Antriebskraft? Na prima. Das ist eben das. Also diese Chanda erscheint in beiden, in heilsamen Geisteszuständen, auch in unheilsamen Geisteszuständen. In heilsamen Geisteszuständen ist es Dhammachanda. In unheilsamen Geisteszuständen ist es Kamachanda. Indirekt, Chanda wird auch in Suttas wird auch nichts anderes als Tanha erklärt. Deswegen in den Suttas steht, Sabbe Dhamma Chanda Mudika, die alle Phänomene, die wir erleben in der Welt, sind basiert auf Tanha. Wir leben in Samsara wegen Tanha. Und diese Tanha zu sinnen, wir sprechen jetzt über Nekama Parami, die diese Antriebskraft, wie hattest du Antriebskraft für Sinnen, Befriedigung. Hass ist auch direkt damit verbunden. Man kann nur hassen, indem man anhaftet. Wenn man nicht anhaftet, niemand kann hassen. Deswegen die Nekama ist damit eng verbunden, indem man versetzt diese Antriebskraft, das durch Tanha bedingt ist, durch Antriebskraft, das durch Religion bedingt ist oder durch Wahrheit bedingt ist. Religion im Sinne von Wiederbinden, Wiederbinden zu dem Wahren, das ist die Bedeutung von Religion. Dhamma Chanda ist nichts anderes als das, diese Antriebskraft, das uns führt, sich wiederbinden mit dem Wahren, indem wir gesehen, Vertrauen haben. Diese Kraft muss da sein, damit man Faulheit beseitigt. Sonst kommt man nicht in die Zustände von tiefer Ruhe. Dann, wir haben gestern schon darüber gesprochen, dritte Kraft, das da sein muss, ist Vyayama. Vyayama heißt Anstrengung, was ein Synonym für Virya ist. Und gestern haben wir schon gesprochen von diesen vier Aspekten von Virya. Es gibt auch andere Aspekte, aber diese vier dann setzen sie zusammen. Diese Panzervirya, das ist die Grundlage. Dann Virya, indem man meditiert, nicht zulassen, dass der Geist Meditationsobjekt verlässt, nicht zulassen, dass die diskursive Gedanken, die nicht mit Meditationsobjekt verbunden sind, werden klarer als das Meditationsobjekt. Also die Anstrengung, diese diskursives Denken zu verlassen oder die Kraft von diskursivem Denken zu schwächen und Anstrengung nicht sich mit kleinem Erfolg zufrieden geben, sondern immer weiter. Das ist dann Kraft von Vyayama, von Anstrengung, die da sein muss, damit man Faulheit, erste Fehler, erste Hindernis in Meditation beseitigen kann. Wenn diese drei Kräfte da sind, kommt dann Kraft von Prashraddhi, Pasadi auf Pali. Prashraddhi heißt, wir haben schon das übersetzt als Entspannung und Klarheit. Richtig? Wie haben wir Pasadi übersetzt? Entspannung und Klarheit. Klarheit darf man nie, wenn nur Entspannung, dann kann man noch schlafen. Das geht nicht. Diese Entspannung muss zusammen mit Klarheit sein. Und das kann nur geschehen, wenn diese drei Kräfte, vorige Kräfte, klar zum Ausdruck kommen. Wenn Vertrauen, wie haben Sie wir übersetzt, Chanda? Antriebskraft. Antriebskraft, na prima. Antriebskraft, Anstrengung, wenn sie da sind, dann nur dann Entspannung kommt mit Klarheit zusammen. Wenn nicht, dann Entspannung nicht gut. Bitte, bitte denken Sie darüber, wenn man entspannt, muss immer mit Vertrauen, mit Antriebs zu Dhamma und mit Anstrengung zusammen. Aber nicht der vierten Kraft nicht auch Sampajanya gesagt? Das hat damit nichts zu tun. Was vierte Kraft? Die vierte Kraft von Miriam war das. Das waren die sechs Kräfte. Das ist jetzt wieder was anderes. Das ist jetzt wegen die Hindernisse. Ich spreche über die Hindernisse jetzt. Und die Kräfte, diese Hindernisse, sechs Hindernisse werden durch acht Samskaras, Prahana Samskaras, beseitigt. Okay. Dann, wir haben schon beseitigt, erste Hindernis. Wie haben wir erste Hindernis beseitigt? Durch vier Kräfte. Welche vier Kräfte? Bitte, bitte. Sada. Dann. Chanda, nicht Kama Chanda, sondern Dhamma Chanda, dann Vyayama, Virya und dann Pasadi, wenn wir schon Pali anwenden. Das sind die vier Freunde, die Faulheit beseitigen. Immer sich gut mit diesen vier befreunden. Mit diesen vier Freunden befreunden, genau wie der Jnanamurti gesagt hat. Ich habe eine Frage, und zwar gibt es Personen, wo die Faulheit größer ist als bei anderen? Das gibt es natürlich. Alles. Das ist nicht nur mit Faulheit, mit allen anderen Sachen ist das so. Genauso gibt es Personen, die mehr Vertrauen und mehr Chanda und mehr Virya haben. Einige haben einfach weniger. Und kann man sagen, dass die Faulheit entspricht dem Hindernis Trägheit? Diese Trägheit und Tinamida. Ist gegründet in Faulheit. Der Grund für Tinamida ist Faulheit. Aber Faulheit in der Theravada erscheint nicht als unabhängige Chetasika. Deswegen wird es, aber in der nördlichen Tradition wird es als unabhängige Chetasika angesehen, in Abhidharma Kosha. Unabhängige kann man nicht sagen, aber als, wird es genannt als eine von den Mentalfaktoren. Kein Mentalfaktor ist unabhängig, natürlich. Die Zellen von den Geistesfaktoren ist ein bisschen anderes im nördlichen Buddhismus als im südlichen Buddhismus. Manche Sachen sind gut in nördlichen. Nördlicher Buddhismus ist mehr philosophisch, südlicher ist mehr praktisch. Manche Sachen sind sehr gut in nördlicher. Man sollte auch, wenn man sich mit Abhidharma beschäftigt, wenn man nördlicher Buddhismus studiert, viele Sachen werden viel klarer. Okay, dann das ist erste Dosha und die vier Kräfte, die sie beseitigen. Wenn man diese Dosha, diese Fehler oder diese Hindernis erfolgreich damit kämpft, erscheint bestimmt das zweite Hindernis. Und das zweite Hindernis ist Asampramosha. Asampramosha ist man vergisst, es wird übersetzt, es wird übersetzt als man vergisst die die Objekte, die man hochschätzt, die Objekte, die ihn in Meditation bringen. In Abhidharma Kosha wird es definiert als Samstute Vastuni. Asampramosha heißt Smrti. Die Achtsamkeit ist nichts anderes als Vergessen von den Dingen, die wir hochschätzen. Einer, der meditiert, muss diese Dinge hochschätzen, damit er meditieren kann. Wenn man diese Dinge vergisst, das heißt Asampramosha. Wenn man vergisst die Instruktionen von dem Lehrer, wenn man vergisst Meditationsobjekt, wenn man vergisst, was zu tun ist, das heißt alles einfach vergessen. Und Vergesslichkeit. Ja, aber Vergesslichkeit von was? Muss man klar erklären. Von den Sachen, die ein Yogi hochschätzen muss. Die Instruktionen von dem qualifizierten Lehrer, Meditationsobjekt und alles, was damit verbunden ist. Und wie wird das beseitigt? Das wird eben beseitigt durch Sati. Im Sinne von Erinnerung. Im Sinne von Erinnerung und im Sinne von Achtsamkeit auch. Erinnerung und Achtsamkeit sind zwei Aspekte von derselben Minze. Kann man nicht trennen. Indem man achtsam ist, wird man sich erinnern an das, was wichtig ist. Wenn man nicht achtsam ist, wird man vergessen, was wichtig ist, und dann kommen alle Unreinheiten des Geistes, kommen wie diese Wasser von dem Damm, die sie im Bach, Frage hat im Bach einen Damm gemacht von den Steinen. Wenn die Steine beseitigt werden, dann wenn man vergisst, was wichtig ist, dann kommen alle Unreinheiten des Geistes wie ein Damm, das sich öffnet. Sturzbach. Deswegen diejenigen, die meditieren und die Faulheit beseitigt haben oder einigermaßen beseitigt haben, sie sehen das sehr klar, dass der Geist das ohne Achtsamkeit und ohne Erinnerung ist einfach verrückt, vollkommen Verrücktheit. Deswegen, sie werden sich Mühe geben, dass sie achtsam sind und dass sie sich erinnern, an was zu tun gibt. Sich erinnern ist besonders was, wird in Melinda Panha besonders schön erklärt, an das, was ist vorteilhaft und an das, was ist unvorteilhaft. Das ist Erinnerung in Achtsamkeit. Da ist besonders schön in Melinda Panha erklärt, die verschiedenen Aspekte von Sati. Also Sati, wie Melinda Panha erklärt, ist immer verbunden in Erinnerung in dem Sinne, dass man forscht nach dem, was vorteilhaft ist und was unvorteilhaft ist. Nur dann kann man auch in Meditation Fortschritte machen. Indem man das macht, man wird davon bewusst, dass der Geist ohne Sati ist vollkommen verrückt. Wenn man das sieht, wird man sich davon loslassen können. Wenn man das nicht sieht, wird man sich nie davon loslassen können. Deswegen, man wird nie zur Ruhe kommen. Affengeist. Das kommt dazu. Der ist immer dabei. Dann wir haben zweite Hindernis, das während der Shamatha-Praxis beseitigt werden muss. Und diese Folge ist sehr wichtig. Erst muss man Faulheit beseitigen, dann muss man diese nicht sich erinnern an die Sachen, die wichtig sind für Meditation, an Meditation-Objekt, nicht sich erinnern. Man muss beseitigen. Wenn man das machen kann und einigermaßen erfolgreich ist, nur dann kann man die Haupthindernisse der Meditation, die alle fünf Nivaranas, die beseitigt werden müssen, damit man in Samadhi hineinkommt, kann man zusammenfassen als Laya und Audatyam. Laya heißt senken, sinkende Geist. Der Geist sinkt. Ist das jetzt dritte? Dritte. Laya. Dritte Hindernis ist sinkende Tendenz des Geistes. Das wird besonders stark, wenn man einigermaßen in Konzentration Erfolg hat, indem man Achtsamkeit übt und die grobe diskursive Denken wird beseitigt. Wenn grobe diskursive Denken wird beseitigt, dann kommt Angriff von Laya. Das ist dann zweite Panzerdivision. Nachdem erste Panzerdivision ein bisschen beseitigt wurde, zweite Panzerdivision kommt in Angriff. Zweite Front. Wir haben ja Iria. Ist auch Panzer. Viria ist auch Panzer. Die Frage, ob das meint. Okay, dann Laya und Audatya. Audatya ist das Gegenteil von Laya. Das heißt, dass der Geist schwebt. Die schwebt im Sinne von Schweben. Schwebt. Schweben im Sinne von Schweden. Schweden? Nein. Schweden, ein schönes Land. Schweben. Schweben, ja. Schweben, ja. Das steigt. Er sitzt nicht. Also die anderen Nivaranas, so wie Kamachanda, die Lust nach Sinnen, nach Sinnen, Eindrücken, diese Resistenz und Udacha, Kukucha, diese wie übersetzt man Udacha Kukucha? Udacha Kukucha. Tinamida übersetzt man als Sloth and Tapa. Udacha Kukucha. Unruhe und Remorse. Bereuen. Gewissensunruhe. Gewissensunruhe und Gewissensunruhe ist Kukucha. Und Rastlosigkeit. Rastlosigkeit und Gewissensunruhe. Na prima. Udacha Kukucha. Dann Vichikicha. Vichikicha heißt Zweifel. Alle das sind Manifestationen von dem schwebenden Geist, der nicht sitzt. Schweben. Oder abgehoben. Audatyam. Abgehoben ist gut. Auf Chinesisch sagt man auch aufgehoben. Wenn der Geist schwebt, dann kommt Rastlosigkeit und Zweifel. Ja. Wenn der Geist jetzt schwebt, dann hast du gesagt, dann folgt Rastlosigkeit und Zweifel. Das sind Manifestationen von Schweben des Geistes. Zweifel, die sensuelle Bedürfnis nach sensuellen Eindrücken, diese Resistenz gegen Objekt, das sind alles Manifestationen, dass der Geist kann nicht sitzen, er hebt sich von dem Sitz. Schwebt. Ist gut oder schlecht? Sehr schlecht. Leicht beseitigen. Das ist der große Feind. Sehr große Feind. Also senken und schweben. Das ist 3 und 4. 3 und 4. Dieses Senkende, ist das dann so auch wieder wie Mattigkeit und Trägheit dann? Oder? Ja, das ist alles gehört dazu. Kommt das wieder dann? Natürlich. Das ist. Ist immer dabei. Die 5 Primaranas sind aufgeteilt auf Laya und. Kann man so sagen, ja. Weil die sind nichts anderes als schwebende Tendenz und sinkende Tendenz des Geistes. Das sind die, diese Feinde der Meditation, Feinde von Versenkung, kann man nur klar sehen können, indem man konsequent Achtsamkeit und Erinnerung übt. Dann wird man sehen, die subtileren Tendenzen von sinkenden und schwebenden Geist. Nur dann kommt man in Samadhi. Und wie beseitigt man das? Alles ein nach dem anderen. Und die letzte zwei, was die subtilsten, wenn man dann erfolgreich ist in Beseitigung von Tendenz von Senken und von Schweben des Geistes, was geschieht? Der Geist dann kommt zur Ruhe. Wenn der Geist kommt zur Ruhe, dann geschieht die subtilsten Hindernisse von Versenkung, indem wir nicht lange in Versenkung sitzen können, ist es, weil, obwohl wir schon Versenkung haben, es ist, weil diese zwei sehr subtile Doshas oder Fehler oder Hindernisse da sind, das ist Abhoga und Anabhoga. Abhoga, Anabhoga, diejenigen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, sollen darüber etwas wissen, besonders in Abhidhamma, auch in Yoga. Sehr, sehr wichtige Worte. Abhoga, Anabhoga. Mit P. Abhoga. Abhoga, Anabhoga. Sie können darüber einiges erfahren in Atthasalini, Kommentar von Dhammasangani. Abhoga, Anabhoga ist sehr schwer zu übersetzen. Wenn der Geist schon sehr ruhig ist, wenn Tendenz von Senken und von Schweben ist minimalisiert, dann kommt Frage von die gleichmäßigen Anwendung von Anstrengung. Wenn die Anstrengung ist zu dem Objekt ist da, das heißt Abhoga. Wenn Anstrengung ist mangelhaft, das heißt Anabhoga. Auf Englisch, der Professor Hopkins in seinem Buch Meditation on Emptiness, er übersetzt diesen Termin als Intervention and Non-Intervention. Abhoga heißt, dass der Geist sich anstrengt, um diese gleichmäßige Bewegung von des Geistes aufrechtzuhalten, oder diese Anstrengung ist nicht genug. Deswegen, wenn Anstrengung ist zu viel, dann gibt es Tendenz zu schweben. Wenn Anstrengung ist zu wenig, gibt es Tendenz, sehr, sehr kleine Tendenz. Wir sind schon in so sehr hoheren Ebenen, in denen schon der Geist große Klarheit hat und hat die alle grobere Tendenzen zu senken und zu schweben beseitigt. Dann kommen die ganz winzigen Tendenzen, die man entweder durch Intervention oder Non-Intervention des Geistes. Entweder man gibt dem Geist Impact oder der Geist hat nicht Impact. Wie kann man übersetzen? Sehr schwer. Abhujita. Sie finden in viel darüber in Atasalini. Wenn ein Meditator über ein Meditationsobjekt meditiert, indem er erfolgreich ist, sein Geist wird abhujita von dem Objekt. Was heißt das? Der Geist wird mit dem Objekt er wird nicht ganz verschmelzen, aber er wird an das Objekt sozusagen sitzen bleiben, abhujita, ohne Anstrengung. Natürlich, indem er sehr fließend geht, er wird abhujita, er bleibt da. Und abhoga ist das, was mit wenn sinken und schweben fast beseitigt sind, wenn der Geist hat leichte Tendenz zu sinken, man muss intervenieren, man muss angreifen. Angreifen ist gut, nicht zu stark. Man muss ihm Impuls geben. Wenn er Tendenz hat zu schweben, man muss diesen Impuls wegnehmen. Dann wenn man beseitigt diese beiden, dann ist man im Zustand von perfekten Samadhi, das dann sogar tagelang dauern kann. Das ist dann Meisterschaft. Wir kleine Yogis, wir müssen diesen Zustand schaffen, damit wir in Samadhi eingehen. Aber wir können nicht lange in diesem Zustand bleiben. Die großen Yogis können in diesem Zustand lange, lange bleiben. Fehlt uns die Energie, oder? Psst. Jetzt erklären wir Wir haben erklärt 6 Hindernisse und wir erklären erst die 8 Kräfte, die sie beseitigen. Erste Kraft, haben wir erklärt, ist Sadda. Zweite Kraft ist Chanda, dann Vyayama, Virya, dann Pasadi. Wenn wir diese 3 haben, wir haben dann gewisse Klarheit und Entspannung. Das ist Voraussetzung für Shamatha. Ohne Klarheit und Entspannung kein Zustand von Shamatha. Wenn Sie wissen möchten, ob sie sich Shamatha nähern oder nicht, das massen man an Shamatha, an Pasadi. Wenn man wenn man ein Arahat wird oder ein der sich Arahat nähert, wenn man Heiliger wird, dann diese Pasadi geht nicht weg, das bleibt immer. Wenn Sie einen Heiligen sehen, der hat immer Pasadi, sein Haut wird glänzend und sein ganzer Körper wird glänzend, indem diese Pasadi ihn nicht verlässt. Pasadi ist die Voraussetzung für Shamatha. Wenn wir Shamatha erreicht haben, ist es immer da. Aber indem wir noch nicht Vollkommenheit in Weisheit haben, es kann Schwankungen haben, aber bei den Heiligen, die Weisheit vollkommen realisiert haben, es schwankt kaum, es bleibt immer da, weil die Sinnen sind im Zustand von voller Klarheit und für immer. Das, was sie erreichen möchten, wenn sie sich Mühe geben, bitte, bitte geben sie sich Mühe. Wenn einigermaßen diese Entspannung und Klarheit da ist, das ist die Voraussetzung, dass Sati, Achtsamkeit und Erinnerung bleibt. Das ist dann die 5. Kraft. Diese 5. Kraft dann beseitigt Asampramosha, diese 2. Fälle. Dann dritte Fehler, wir haben gesagt, ist Laya, die Tendenz des Geistes zu sinken. Damit man beseitigt diese Tendenz des Geistes zu sinken, nachdem man Sati etabliert hat, Sati ist die Voraussetzung. Dann man beseitigt Laya, diese Tendenz des Geistes zu sinken, durch Sampajanya. Durch Wissensklarheit. Und durch Chetana. Chetana heißt Wille. Das sind dann die nächsten Kräfte. Sati 5, Sampajanya 6, Wille 7. Dann, wie beseitigt man Tendenz des Geistes zu schweben? Sampajanya muss da sein. Sati ist natürlich die Voraussetzung für Sampajanya. Und Upekha, Gleichmut. Dann haben wir die acht Kräfte, die diese sechs Hindernisse in Meditation beseitigen. Wenn man zu Abhoga und Anabhoga kommt, wie wird Abhoga beseitigt? Natürlich auch Sati ist die Voraussetzung, Sampajanya muss da sein. Und Upekha natürlich. Wenn Anabhoga da ist, dann wieder genauso wie Audatya durch Sampajanya und Chetana, Wille. Nur die Nuancen werden hier viel feiner. Also hier handelt es sich um Nuancen, in dem Abhoga ist sehr, sehr subtile Tendenz des Geistes zu senken, die auf Intervention des Geistes basiert ist. Und Anabhoga ist sehr subtile Tendenz des Geistes zu senken, die auf Non-Intervention des Geistes basiert ist. Wenn wir diese Fehler, sechs Fehler durch acht Kräfte beseitigt haben, dann bleiben wir im Zustand von Anativata Sankara, in dem alle Sankaras, alle Kräfte in Gleichgewicht sind. Keiner ist mehr als andere. Das ist Zustand von perfekten Samadhi, die wir kleine Yogis nur kurze Zeit aufrecht halten können. Aber die großen Yogis lange Zeit und der allwissende Buddha ganze Zeit, ohne Unterbrechung. Na prima. Dass, wenn Sie sich in Perfektion von Samadhi üben möchten und diesen Zustand erreichen möchten, da müssen Sie sein. Für das Kunststück von Pilot Baba? Für das Kunststück von Pilot Baba? Pilot Baba. Pilot Baba ist kein Buddha. Aber Pilot Baba ist ein sehr guter Yogi, natürlich. Aber er hat noch Schwankungen. Wenn man immer, damit man in Samadhi kommt, muss man für kurze Zeit diesen Zustand erleben haben, dass die Kräfte des Geistes sind in Gleichgewicht. Und das ist dann, was heißt Ekarasa, ein Geschmack. Geschmack von Befreiung von Unreinheiten des Geistes. Geschmack von Befreiung von Grobheiten des Geistes. Aber dieser Geschmack für uns kleine Yogis dauert nicht lange, für große Yogis dauert lange, lange, lange, für einen Buddha dauert für immer. Hm? Jetzt, wir haben auf diesem Wege zu Samadhi, wir haben 6 Kräfte, über die wir schon gestern gesprochen haben. Diese 6 Kräfte werden wir jetzt ein nach dem anderen erklären. Was sind die Kräfte? Erinnern Sie sich noch? Erste Kraft ist? Kräfte von Hören. Hm? Damit man sich entscheidet, den Geist zu dem Meditationobjekt zu lenken, muss man diese Kraft von Hören haben. Wenn es nicht da ist, wird man nicht den Geist an Meditationobjekt lenken können. Hm? Richtig oder nicht? Wenn jemand nicht erklärt, dass es Anapanasati gibt oder dass es diese Objekt gibt und wenn man sich damit beschäftigt, was für Vorteile kommen und so weiter und wozu es führt, dann man wird sich nicht damit beschäftigt. Hm? Das ist wegen, dass man gehört hat über die Tatsache, dass es diese Shamatha-Objekte gibt, die den Geist zur Ruhe bringen, wird man entscheiden, diesen Geist an den Objekt zu platzieren. Das ist dann erste Bleibe von Shamatha. Platzieren des Objekt, Platzieren des Geistes an das Objekt. Sthapayati. Also erst der Yogi muss seinen Geist an das Meditationsobjekt platzieren. Kann man so sagen? Na prima. Oder anwenden, oder wie sagt man, Sthapayati heißt etablieren. Hm? Etablieren Geist an das Meditationobjekt. Schön? Platzieren ist schon gut. Platzieren ist schon gut? Na prima. Sthapayati ist wortlich bedeutet Tapayati, heißt, naja, platzieren oder etablieren. Hm? Indem man zweite Kraft, wir haben gesagt, ist Kraft von Nachdenken. Chinta Bala. Shruta Bala, Chinta Bala. Shruta Bala, Kraft von Hören. Indem man gehört hat, hör mal zu, Mensch, du bist so unruhig, du hast Depressionen, du hast, wenn du deinen Geist an Einatmen und Ausatmen platzierst, kommst du zur Ruhe. Hm? Dann, das ist der erste Schritt. Das kommt zustande dadurch, dass man gehört hat, was zu tun ist. Und man hat das wahrgenommen. War damit der Geist bei dem Objekt einigermaßen bleibt, muss man darüber nachdenken, muss man die Kraft von Nachdenken haben. Wenn man darüber nicht nachgedacht hat, wird man gleich an was anderes denken wollen. Richtig oder nicht? Hm? Deswegen, damit der Geist eine Kontinuität hat an dem Meditationsobjekt, egal welches Objekt ist das, muss der Geist haben die Kraft von Nachdenken. Sonst er geht gleich weg. Diese Kraft von Nachdenken ist natürliche Folge von der Kraft von Hören, vorausgesetzt, man hat richtig gehört. Richtig gehört heißt mit Achtsamkeit, mit Hingabe, mit Vertrauen, mit was wir genannt haben, die Faktoren, mit Chanda, wie haben wir übersetzt? Niedrigkeit. Besonders muss schon gewisse Hingabe da sein und Konzentration da sein, Hochachtung da sein. Dann ist richtige Hören. Richtige Hören führt zu richtigen Nachdenken. Und richtige Nachdenken ist verantwortlich dafür, dass der Yogi hat gewisse Erfolg in Kontinuität des Geistes bei dem Objekt. Dann Stapayati, zweite Schrift durch Kraft von Nachdenken, ist Sam Stapayati. Sam Stapayati heißt, Sam ist zusammen. Der etabliert seinen Geist auf dem Objekt, aber schon gibt es gewisse Kontinuität. Die Objekt und Geist kommen für längere Zeit zusammen, indem man nachgedacht hat über das, was man gehört hat, indem man gehört hat mit Hingabe, mit Hochachtung, mit Vertrauen, wird man nur dann über das richtig nachdenken können. Wenn man richtig nachgedacht hat, nur dann wird die Kraft, dritte Kraft, effektiv sein können. Und was ist die dritte Kraft? Kraft von Sati. Kraft von Erinnerung und von Achtsamkeit. Erinnerung an die Instruktionen von dem Lehrer, was er zu tun hat. Und Achtsamkeit über das, was er macht, mit Verständnis, was vorteilhaft ist und was nicht vorteilhaft ist. Und mit Entschluss, immer bewusst von dem Objekt der Meditation sein, nicht den Geist von dem Objekt der Meditation schweben lassen. Das ist dann die Eigenschaft von Sati. Was Sati macht, ist, dass der Geist nicht von weg von dem Objekt schwebt. Wie was? Wie trockene Kürbis? Trockene Kürbis in dem Strom. Was macht trockene Kürbis in den Strom? Wo Strom fließt, da fließt der Kürbis. Ist das so oder nicht? Wenn der Geist Achtsamkeit hat, das wird nicht geschehen. Der Geist wird verankert bei dem Objekt. Verankert. Verankert bei dem Objekt. Na prima. Wenn der Geist verankert ist bei dem Objekt und dann kommt dritte und vierte Bleibe von Shamatha. Aber immer daran denken, dass erst diese Bleibe wird wirklich effektiv sein, wenn man richtig gehört und richtig nachgedacht hat. Wenn man richtig gehört und richtig nachgedacht hat, wird die Kraft von Achtsamkeit wachsen. Indem Kraft von Achtsamkeit wächst, kommt dritte Bleibe von Shamatha. Was heißt? Avastapayati. Avastapayati heißt, der Geist fängt an zu sitzen bei dem Objekt. Ava heißt runter. Das heißt, wenn im dritten Zustand von Shamatha bleiben, das auf Sati basiert ist, immer wenn der Geist weg von dem Objekt geht, der Ibende merkt sich das sofort. Das heißt nicht, dass er sich sagt etwas, er weiß das durch Achtsamkeit, durch Weisheit. Er lässt nicht zu, wenn der Geist weggeht, sofort durch Achtsamkeit führt er ihn zurück. Ist das die Kraft von Sambhajanya? Ist das die Kraft von Sambhajanya? Nein, dass wir sprechen Achtsamkeit jetzt. Ist das Manasikara, diese Kraft? Manasikara ist immer dabei. Ohne Manasikara ist nichts zu. Aber wir sprechen über die Manasikaras nachher. Jetzt sprechen wir über die Bleiben von Samatha. Manasikara, sieben Manasikaras werden wir dann morgen behandeln. Dann, wenn man so macht, wird man dann erfolgreich sein in die Kraft von Sati wird reifen. Nur wenn Kraft von Sati gereift ist, wird Kraft von Sampajanya klar zustande kommen. Wenn Sati-Kraft nicht gereift ist, Kraft von Sampajanya wird nicht klar zum Ausdruck kommen können. Deswegen, Kraft von Sampajanya kommt nach Reifen von Kraft von Achtsamkeit. Und vierte Bleibe von Shamatha ist Upastapayati. Upastapayati heißt, der Geist bleibt immer in der Nähe von dem Meditationsobjekt. Er verlässt nicht mehr Meditationsobjekt. Das ist, Sati hat gereift. Wenn Sati hat gereift, man dann sieht und beseitigt die groben Unreinheiten des Geistes. Und wie es weitergeht, erfahren wir morgen. Na prima, jetzt machen wir Pause. Salve, salve.